Steigt hoch hinauf in die Luft, verpestet das Klima und dabei ist es nur ein ganz kleines Feuer. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dialekten-Podcasts. Und dieses Mal stelle ich euch keine Gruppe vor, ich will einfach nur mal so ein bisschen quatschen, denn ich bin gerade auf dem Dorf, ja nennen wir es mal ein Dorf, bei meinen Eltern, die vor 4 Jahren aus der Stadt ausgezogen sind, ihre Wohnung verkauft haben und sich dann von dem Geld ein Haus mit einem kleinen Grundstück drumherum gekauft, wo sie jetzt also so anpflanzen und ja so zum Spaß eher. Und da bin ich jetzt. Ich verbringe zurzeit ein bisschen mehr Zeit mit meinen Eltern, denn ich fahre ja in ein paar Wochen zurück nach Frankreich, wo ich dann auch bleiben werde. Beziehungsweise ich werde zu Besuch kommen, aber ich kündige meine Arbeit hier. Denn zurzeit arbeite ich an der Kunstakademie, das habe ich vielleicht schon mal erwähnt, ich weiß es nicht. Und ja, ansonsten Freiberufler. Und all die Freiberufler wissen, man hat zwar keinen Chef, dafür aber 3-mal so viel Stress und so viel Arbeit. Wobei, wenn die Arbeit dann Spaß macht, ist es dann auch egal, wenn man ein bisschen Stress hat. Finde ich zumindest. Also, wieso Qualm und wieso Feuer? Ja, es ist gerade mal die Saison, wo die Kürbisse zu Ende gehen. Manche Sorten, nicht alle, es gibt immer noch welche, die hier herumsprühen. Und die Bohnen, diese Grünbohnen und keine Ahnung, wie das jetzt auf Deutsch heißt, die sind vorbei. Und das haben wir dann jetzt alles rausgerissen. Und da wir hier keinen... Also wir haben auch Kompost, das kommt aber nicht auf den Kompost. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, liebe Leute, aber das dauert ewig, bis das verrottet. Und so viel Platz hat man gar nicht. Und außerdem ist der Mais auch vorbei. Also Mais, Kürbis, Schlingen und Bohnenzeugs, das verbrenne ich gerade. Und es ist erstaunlich, wie viel Rauch da entsteht. Also ich habe jetzt ungefähr das halbe Dorf hier zugeraucht, wobei das eigentlich in die Luft steigt, dann aber irgendwann nach so 20 Meter wieder in die Tiefe. Da kann man dann schon das Klima beobachten, also diese ganzen Windrichtungen und sowas, finde ich lustig. Ich finde es aber scheiße, dass wir hier in Bosnien nicht irgendwie spezielle Container haben, wo jeder das halt eben hinbringen kann. Das wäre mal was Lustiges. Also liebe Regierung, egal welche, macht mal so ein Kompostunternehmen, das halt eben von den ganzen kleinen Leuten alles einsammelt. Die sollen es dann halt eben schön vorbereiten in irgendeinen speziellen Container oder so. Und die kommen dann am Ende der Saison, nehmen das und haben dann so Lagerplätze, wo daraus dann Kompost gemacht werden wird. Und das wäre viel nützlicher. Man würde es wiederverwerten und die Leute würden es nicht verbrennen. Denn ja, so ein kleines Feuer im Vergleich zu den Flugzeugen und was weiß ich, ist gar nichts. Aber ein bisschen da, ein bisschen hier, ein bisschen dort, mit dem Ganzen, was viel hier und viel dort ist. Also wir gehen mit unserem Planeten schon, ich muss sagen, rücksichtslos um. Und ich habe keine richtige Entschuldigung, denn eigentlich... ich wollte das in den Müll bringen, aber das geht nicht, sonst die nehmen das nicht. Das ist also ist viel zu viel. Und ich kann es schlecht bei den Nachbarn in die Mülleimer reinwerfen. Und wie gesagt, wir haben keinen Platz, um das da jetzt jahrelang verrotten zu lassen. Insbesondere, da jedes Jahr Neues dazu kommt. Also bleibt mir quasi nichts übrig, als es zu verbrennen. Und ja, das wäre schon fast ein Wutanfall-Rubrik. Aber ich meine überhaupt das Klima, das Wasser, Energie sparen und alles. Und wie die meisten Menschen eigentlich, denen ist das scheißegal. Oder nicht, aber irgendwas dafür tun, tun die dann doch nicht. Und da könnte man jetzt wirklich tagelang drüber reden und das brauche ich nicht, denn es gibt so viele, nicht nur Podcasts, sondern überhaupt Sendungen, wo das angesprochen wird. Und es reicht schon, wenn ich es ein bisschen anspreche, denn hinterher hängt es eigentlich nur von euch ab, also von jedem Einzelnen, genauso wie von mir. Und zwar, ja, ich versuche Wasser zu sparen, zumindest es wieder zu verwerten, wenn es nicht geht. Und was heißt wiederverwerten? Das heißt, wenn wir mal zum Beispiel mittags essen und ich habe dann das Wasser auf dem Tisch stehen und wir haben es dann nicht ausgetrunken, dann schmeiße ich das nicht irgendwo weg, sondern das kommt dann halt eben in die Pflanzen, denn die brauchen ja Wasser. Dann pflanze ich Bäume. Ich versuche zumindest jedes Jahr mindestens einen Baum irgendwo zu pflanzen. Dieses Jahr habe ich 2 Bäume gepflanzt. Das Jahr davor ungefähr 7, 8. Nee, Quatsch, was rede ich da? Dieses Jahr habe ich viel mehr gepflanzt. Ja, ich habe Frankreich vergessen. Wir haben nämlich einen Weg bepflanzt. Und zwar, das soll so eine schöne Allee werden. Heißt das eigentlich Allee? Da neben dem Weg, diese ganzen Bäume, die dann halt eben so eine Linie bilden. Und da waren schon über 50 Bäume dabei. Ja, das habe ich vergessen. Seht ihr, so leicht geht's. Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe das gepflanzt. Das Jahr davor war dann irgendwie ein bisschen mickriger. Da habe ich nur 6, 7 Bäume gepflanzt. Das Jahr davor war wirklich cool. Da habe ich auf dem Grundstück meiner Eltern um die 100 Bäume drumherum gepflanzt. Das finde ich toll. Also man sollte auf jeden Fall Bäume pflanzen. Wenn man, keine Ahnung, ihr geht in die Berge, habt bei irgendwen irgendwas stehen, dann kauft mal so ein kleines Bäumchen und pflanzt es ein. Und das Pflanzen ist noch nicht vorbei, denn es kommt jetzt der Oktober, der ideale Monat, um zu pflanzen. Und November, also hängt jetzt von den Regionen ab. Und im Oktober wollen meine süße Schmusi und ich eine Ginkgo biloba pflanzen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Baumart kennt. Das ist ein prähistorischer Baum, der nur er selbst weiß wie noch nicht ausgestorben ist, wie alles andere, oder wie fast alles andere aus der prähistorischen Zeit. Und das ist ein ganz schöner Baum mit so, wie als ob man 3 kleine Herzen zusammentut, so ungefähr sehen die Blätter aus und ich finde das super niedlich und super süß. Auf jeden Fall, man sollte pflanzen. Man sollte, wenn man kann, einen Komposthaufen haben. Man sollte so vieles tun. Und schaut euch mal um und schaut, was ihr tun könnt und dann tut es einfach. Und wenn das heißt, dass man, keine Ahnung, man schmeißt die Waschmaschine nicht einmal täglich an, sondern sammelt ein bisschen und macht es dann alle 2 oder 3 Tage. Oder wenn man sich zusammentut und dann eine Fahrgemeinschaft bildet oder einfach mal auf Fahrrad umsteigt, wenn es geht und sowas. Also stellt euch mal vor, also fast 7 Milliarden Menschen und jeder würde einmal in der Woche was tun. Das würde dann schon das Klima verändern, denke ich mal. Genauso wie wir das Klima verändern, indem wir nichts tun. So, genug vom Klima. Und ja, vielleicht rede ich später noch weiter. Ich muss jetzt hier wieder neues Grünzeug auf das Feuer schmeißen, um unseren schönen Planeten noch ein bisschen zu strapazieren. Damit verbleibe ich entweder bis später oder mit einem Gruß. Das war's von mir, euer Rom Vagabund.